Ja, heute haben wir den 16. Mai 2024. Herzlich willkommen alle denjenigen, die sich zugeschaltet haben. Gestern beim letzten Podcast 256, da hatte ich gesagt, dass Trump den Plan des tiefen Staates völlig von den Schienen gestellt hat. Und ich wollte da noch ein bisschen weiter rein leuchten, um das verständlich zu machen, was da eigentlich passiert ist. Es ist eigentlich wirklich köstlich. Wir erinnern uns, 8 Jahre Obama sollten gefolgt werden durch 8 Jahre Clinton. In den 8 Jahren Obama wurde das Militär geschwächt, zum Teil durch minderwertige Materialien bei den Waffen und bei der Waffenherstellung und zum anderen durch diese LBGTQ-Geschichte in den Reihen der Mannschaft. Und dadurch wird natürlich der Zusammenhalt der Mannschaft morbide. Und viele, die finden sich da nicht damit zurecht, wenn sie dann einen Vorgesetzten haben, der ein merkwürdiges Geschlecht aufweist. Und dann kündigen die oder gehen oder kommen gar nicht erst. Also man bekommt da keine guten Leute mehr. Und Clinton sollte dann in den zweiten 8 Jahren dieser 16-jährigen Periode, in den nächsten 2 Legislaturen, die grüne Agenda durchsetzen. Das heißt Windrädchen und Photovoltaikanlagen. Auch die E-Mobilität insbesondere. Gleichzeitig sollte der Krieg vorbereitet werden und das Spannungsfeld mit Russland erhöht aufgebaut werden. Und da sollte natürlich die Ukraine eine zentrale Rolle spielen. Und dann hatte man vor, die Agenda mit Covid loszutreten, aber das sollte eigentlich jetzt erst im kommenden Jahr beginnen. Das heißt, dieses ganze Pandemie- oder Plandemie-Geschichte und Verfahren, das hätte eigentlich jetzt erst entweder Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres kommen sollen. In 2020, da hatten die noch gar nicht genügend Impfstoffe vorbereitet und vorfabriziert und deswegen war das einfach verfrüht. Aber nun kommt dieser böse Herr von Trumpenstein da dazwischen. Und will sogar auch noch wiedergewählt werden. Also der kommt nicht nur dadurch in 2016 an die Macht, beziehungsweise eigentlich erst 2017, aber die Wahl war 2016, dass man also irgendwie verhindert hat, dass gefälschte Wahlzettel zur Zählung kamen. Irgendwie hat man die, ich weiß nicht auf welchem Wege, einfach weggenommen. Das heißt, irgendwie der Geheimdienst vom Militär oder das Militär selbst, die haben da irgendwas gedreht, sodass illegal vorproduzierte Wahlzettel nicht bei der Zählung für Clinton gewertet wurden und dann hat die verloren. Und ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, spitzfindig, ja, die Popular Vote, also die Mehrzahl der Wähler hat sie ja gehabt, aber nicht die Mehrzahl der Wahlmänner. Und das ist eben dieses merkwürdige Verfahren in den USA, um Gebiete nicht unterzuprivilegieren, sodass die also völlig von den Ballungszentren an den Küsten majorisiert werden können, also auf dem flachen Land, in der Mitte des Landes ist ja die Bevölkerung sehr dünn. Und damit die nicht mit ihren Wünschen und Bedürfnissen völlig unter den Tisch fallen, ist dieses Wahlmännersystem da dazwischen geschaltet, sodass da ein Ausgleich geschaffen wird. Und über dieses Wahlmännerkollegium, da wurde dann der Sieg gemacht für Trump. Ja, und das war völlig legal, also da wurde nichts gefälscht. Die Wahlmänner durften ihre Stimmen so wählen, wie sie das für gut finden und wie sie das durch ihre Bevölkerungen gedeckt sehen. Und dann hatte Trump gewonnen. Und dann kam plötzlich 4 Jahre völlig außerplanmäßig da dazwischen. Und in diesen 4 Jahren hat dieser Trump, dieser Herr von Trumpenstein, nenne ich ihn manchmal scherzhaft, gesagt, ich werde Dinge konterkarieren, die vorher da auf den Weg gebracht worden waren. Ja, also Obama hat ja immer gesagt, dass das neue Normal ist, eine trudelnde Wirtschaft, die nie wieder richtig auf die Füße kommt, hohe Arbeitslosigkeit und eine gewisse Inflation, das kann man nicht ändern, das ist so, das ist die Welt von heute, man muss sich daran gewöhnen oder aus dieser Welt aussteigen. Und Trump hat sofort gezeigt, das kann man im Handumdrehen alles reversibel machen und wieder zurückdrehen in eine normale Welt. Er hat dann also dafür gesorgt, dass die Inflation runterging, die Arbeitslosigkeit runterging, die Wirtschaftszahlen hochgingen, er hat wieder Öl gefördert und das Land in die Energieautarkie gebracht. Das heißt, sie mussten nicht teures Öl aus wer weiß woher kaufen und dann auch noch herfahren, sondern sie konnten es aus dem eigenen Boden pumpen. Und damit wurde plötzlich die Wirtschaft angekurbelt. Dann hat Trump gezeigt, Zölle sind wirksam und hat China mit Zöllen belegt. Und plötzlich war genug Geld für die Landwirtschaft und für die Fischwirtschaft da, um diese sterbenden Zweige der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Nahrungsmittelbeschaffung ist ja gerade das, was der tiefe Staat immer weghaben will, damit sie ihr künstliches Gefräse da, diese Würmer und Insekten und künstliches Fleisch an den Mann kriegen können. Die wollen also Hungersnöte produzieren. Das sieht man auch jetzt wieder mit der neuen Pandemie. Da ist natürlich erstmal eine Vogelgrippe da, dann können sie die Hühner schlachten. Dann gehen diese Viren dann auf die Rindviecher rüber, dann können sie die schlachten. Und zum Schluss kriegen sie die Schweine und ganz zum Schluss die Menschen. Und weil man die Menschen nicht keulen kann, wie die Hühner und Rinder und Schweine, deswegen werden die dann hungern gelassen. So, das ist jetzt so ungefähr die Agenda in Zeitraffer, die da geplant war. Und dann kommt dieser Donald Trump und dreht das alles um und Wirtschaft blendend und die Inflation runter und alles geht gut. Und selbst wenn jetzt dann wieder ein Regierungswechsel ist, dann fällt das natürlich auf, dass plötzlich wieder alles schlecht wird. Das war das eine. Das war eine Riesengemeinheit, sozusagen in Anführungszeichen. Und dann waren die in Not. Die mussten jetzt irgendwas machen, damit dieser böse Herr von Trumpenstein nicht wieder die Wahl gewinnt. Die wussten ja, jetzt kommen die Leute auf blöde Ideen. Die sagen, Mensch, der Trump, der kann das ja alles rumdrehen. Vorher hat der Obama immer gegaggert, das ist das neue Normal und da kann man nichts dran ändern und bla. Aber jetzt zeigt er ja, das kann er. Das ist so ein richtiger Bautycoon und was weiß ich. Und er kann das, ja. Und er hat es ja auch bewiesen, dass er das kann. Und schon geht die Welt in die andere Richtung und alles wird positiv. Dann wählen wir doch den. Das heißt, die wussten, sie verlieren diese Wahl, wenn sie da nichts machen. Was hat im Wahlkampf Joe Biden losgelassen? Und da habe ich schon gemerkt, das ist ganz sicher nicht echt der Biden. Also ich meine, gut, ich sehe es schon an den Fotos, aber dann lässt er auch noch zum Beispiel solch sowas los und Spruch wie, ja, er macht sich gar keine Sorgen um den Wahlgewinn, weil sie haben ja die beste Wahlfälschungsmaschinerie, die diese Welt je gesehen hat, am Werk. Boah, da muss man sich, das muss man reintun. Ne? Der sagt von Rednerpult ins Fernsehen rein, vor laufenden Kameras von CNN und allen Mainstream-Medien, dass sie die Wahl fälschen wollen und dass sie die beste Wahlfälschungsmaschinerie in Gang gesetzt haben, die die Welt je gesehen hat. Naja, und dann kam natürlich ganz klar diese Geschichte mit Covid. Weil die mussten ja, und das habe ich im letzten Podcast ja schon angedeutet, auf Briefwahl umsteigen, weil in Briefwahlverfahren kann man natürlich all diese Illegalen mitwählen lassen, ohne dass es auffällt. Und man hat ja auch gesehen, wie diese Maulesel dann da, also diese ja, Kuriere, nenne ich sie mal, ja, die Mules nennen sie die Amerikaner, also das sind Kuriere, Drogenkuriere und in dem Fall waren das halt Wahlzettelkuriere dann da an diese sogenannten Dropboxes, also an diese Briefwahl-Einwurfkisten, nicht nur ihren Wahlzettel gebracht haben, sondern Dutzende. Manche sind da mehrfach gekommen und haben jedes Mal 2 Dutzend Zeugs da reingeschmissen. Und deswegen muss man sagen, da wurde also gefälscht im ganz, ganz, ganz großen Stil. Und am Ende hat man auch gesehen, von den 139 Millionen Wahlberechtigten haben ganze 159 Millionen gewählt. Also das war eine Wahlbeteiligung von weit über 100%. Meine Seele hat damals auch gelitten, dass diese Wahl vergeben wurde, also quasi verschenkt wurde. Es war so offensichtlich gefälscht. Ja. Also ich meine, wenn mehr als 100% wählen, dann ist da was nicht in Ordnung, aber massiv was nicht in Ordnung, wenn normalerweise immer nur so zwischen 50% und 60% überhaupt an die Wahl gehen. Und jetzt auf einmal über 100%. Außerdem mussten sie natürlich mit dieser Covid-Geschichte auch verhindern, dass die Leute sich an den Wahllokalen in die Schlange stellen, weil jetzt natürlich die Panik vor diesem Virus da war. Und macht man da mal 1,5 bis 2 Meter Abstand in der Schlange, die sowieso schon ein paar Blocks lang geht. Und die haben ja da Wahlmaschinen außer Kraft gesetzt und dies außer Kraft und jenes außer Kraft gesetzt. Das war ja furchtbar. Und dann wären ja die Schlangen 10 Kilometer lang geworden und das wollten sie auch nicht, dass das so auffällt. Und deswegen hat man dann diese Pandemie eben eingebaut, um die Leute von zu Hause wählen zu lassen und denen Angst zu machen, in diese Schlangen vor dem Wahllokal zu stehen. Naja, dass da viele Leute umgekommen sind, ja, die man dann, weil man sie nicht mit den verfügbaren Medikamenten behandelt hat, mit Remdesivir, das war ein ganz gemeines Ding. Remdesivir ist eigentlich kein zugelassenes Medikament und bewirkt den Kollaps der Nieren. Das heißt, man bekommt Niereninsuffizienz und das bedeutet wiederum, dass die Urese nicht funktioniert, das Wasser nicht aus dem Körper ausgeschieden werden kann und dass der Körper voll Wasser läuft, insbesondere die Lunge, vor allem wenn man liegt. Das heißt, man hatte dann Patienten, die mit einer normalen Grippe oder normalen Erkältung plötzlich Wasser in der Lunge hatten. Und was viele Leute nicht sehen, ist, ein Röntgenbild von einer Lunge voll Wasser sieht fast genauso aus wie das Röntgenbild einer schweren Pneumonie, also Lungenentzündung. Und deswegen, man hat sich auf diesem Weg abgesichert mit diesem Remdesivir. Man konnte dann röntgen und sagen, seht her, das sieht doch aus wie eine Pneumonie. Und deswegen haben wir den Kerl nachher an einen Respirator gehängt, also an dieses Beatmungsgerät. Und was macht nun dieses Beatmungsgerät? Das drückt quasi dem Patienten das Wasser durch die Lungenbläschen wieder zurück in den Blutkreislauf. Und daran platzen die Lungenbläschen. Und naja gut, wer sich ein bisschen mit Osmose, osmotischen Drücken und so weiter auskennt, der weiß, was da passiert. Das ist der Exitus in mindestens 80% aller Fälle. Und da hat man also die Truden produziert auf diesem Wege und diese Pandemie damit hochgespielt und den Leuten vorgemacht, da werden jetzt reihenweise die Leute sterben. Nein, man hat sie ermordet. So, und dann ging diese Wahl aus bis Hornberger Schießen. Es wurde ausgezählt und ausgezählt und ausgezählt, tagelang, bis sie mussten ja, das konnte ja nicht in einer Nacht passieren. Sie mussten ja immer auszählen und gucken, wie viele Stimmzettel brauchen wir noch, um knapp über die Grenze zu kommen und um knapp zu gewinnen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum bei uns die Wahlen, die wir so sehen, so 49,5% zu 50,5% und auch schon in den Umfragen ist immer ganz knapp und ganz knapp und fast die Hälfte sind so und fast die Hälfte sind die anderen. Und es geht nie richtig so, mal wie jetzt neulich in Russland, so 88% für Putin. Bumm. Das ist noch eine Ansage. Da hat man ganz klar gesagt, wir wollen Putin. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich bin jetzt nicht gerade erst drei Tage auf diesem Planeten. Also bei uns im Westen ist das ja immer eine ganz, ganz knappe Sache. Und hochbrisant. Und alle sitzen da auf der Kippe vom Stuhl mit den Händen gekrallt ins Polster vom Sessel oder was und gucken dazu, wie die Wahl ausgeht. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich gucke da nimmer. Weil das ist alles abgekartetes Zeug. Die Umfragen schon vorher und die Wahl sowieso. Wie hat Stalin gesagt? Es kommt nicht darauf an, wie die Leute wählen, sondern es kommt darauf an, wer die Stimmen auszählt. Naja, und so wurde dann diese Wahl gewonnen, in Anführungszeichen, durch diesen Joseph Robinette Biden. Naja, und dann passierte diese Amtseinführung, und die war ja schon merkwürdig, die wurde 13 Minuten zu früh gemacht, damit war sie ungültig. Und der gute Biden hat dann auf Arlington 21 Schuss Salut aus 3 Kanonen gekriegt. Wer ein bisschen über amerikanisches militärisches Protokoll Bescheid weiß, weiß, das ist eine Beerdigung. Und das ist keine Amtseinführung. Da müssen 4 Kanonen schießen. Und ein bisschen später hat man dann gemerkt, da ist vieles in Unordnung, ja. Ich kann mich noch erinnern an eine köstliche Szene mit dieser Jill Biden. Die beiden steigen also aus dem Hubschrauber Marine One aus. Das ist also dieser brasiliale Hubschrapschrapp, der da immer vor dem Weißen Haus auf dem Gras landet. Und die beiden steigen aus. Und sie versucht ihm das Jackett anzuziehen und in den einen Ärmel kommt er noch rein und der andere Ärmel, das ist also eine Tortur. Das geht eine Minute lang. Also vorne läuft die Kamera und hinten dann sind noch die Rotorblätter vom Hubschrauber am sich bewegen. Und da ist also diese Jill Biden und die kämpft darum, dass ihr Mann auch die zweite Pfote in diesen Ärmel vom Jackett reinkriegt. Und das gelingt einfach nicht. Und es gelingt nicht. Und es gelingt immer noch nicht. Jede normale Ehefrau würde jetzt ein bisschen ungehalten werden, weil da vorne läuft die Kamera. Ne? Und alles guckt zu. Die ganze Welt guckt zu. Das ist ja nun eine beschämende Sache, wenn einer seinen dummen Ärmel nicht findet und seinen Arm nicht seine Kralle nicht in den Jackett reinkriegt. Und sie hilft ihm doch dabei. Und das gelingt einfach hin und vorne nicht. Und alles nicht. Und noch nicht. Und dann fängt Jill an zu lachen. Dann habe ich gedacht, das ist eine Schauspielerin, die sieht die professionelle Leistung von diesem Darsteller von Joe Biden, wie der sich albern und dumm dran stellt. Und da wusste ich dann schon, da wird irgendwas gedreht werden irgendwann mal und dieser Joe Biden wird einen auf dement machen. Und jetzt sind wir genau an der Stelle. Ja? Aber gehen wir nochmal eine kurze Zeit zurück in diese Geschichte mit der Pandemie. Man muss also die ganze Wirtschaft, und nicht nur in den USA, sondern weltweit, jetzt überlegt euch mal, nur um einen Mann zu hindern, daran Präsident zu werden und wiedergewählt zu werden, hat man also die ganze Welt in den Lockdown genommen und die Wirtschaft runtergefahren und viele Leute bankrottiert, viele Leute umgebracht. Was einen Aufwand, nur um eine einzige Nase zu verhindern, dass die auf den präsidialen Stuhl in Washington kommt. Und da, das muss man ganz klar sagen, das ist das größte Verbrechen der Menschheit. Ja, nur um zu verhindern, dass einer Präsident wird, hat man rund um die Welt die Leute eingesperrt, rund um die Welt die Wirtschaft kaputt gemacht, rund um die Welt Tausende oder Millionen von Betrieben bankrottiert und die Leute arm gemacht. Nicht zu sprechen von all den Leuten, die im Krankenhaus oder im Altenheim völlig einsam verstorben sind oder verstorben wurden. Und Leute, in der Pandemie sind immer die Penner und die Obdachlosen die Ersten, die sterben. Und wenn ausnahmslos dort gestorben wird, wo eine rundum ärztliche Versorgung 24/7 stattfindet, nämlich in den Altenheimen und Krankenhäusern, dann ist das keine Pandemie, sondern dann sind die Ärzte das Problem. Und wie auch immer, damit ist natürlich weltweit ein riesiger Bedarf an Cash, an Geld entstanden. Jetzt mussten ja all diese Rechnungen bezahlt werden da. Irgendwie musste das ja weitergehen. Und dann hat die Federal Reserve und die EZB und andere, die haben einfach Geld gedruckt wie Heu. Und damit haben sie eine Inflation bewirkt. Und an dieser Stelle nagen sie natürlich jetzt heute. Damit wurden alle Budgets überzogen und alles verrissen. Und der ganze Plan mit der grünen Agenda und mit der E-Mobilität und das alles, das geriet ins Schlingern. Und ihr seht's ja jetzt, ja. Sie können nicht mehr genügend Windräder aufbauen, weil das Geld fehlt. Und sie können nicht genug Photovoltaik auf die Dächer schrauben und das die Leute zwingen. Das braucht ja Zeit, um die Leute zu zwingen, das alles zu machen. Und dann sind natürlich diese E-Autochen und diese Wärmepumpen, diese Greichenpümpel, die sind irgendwie nicht mehr ganz so lukrativ, weil eben das Geld fehlt. Man konnte das nicht genügend subventionieren, weil man ja jetzt irgendwo die Löcher stopfen musste für diese viel verfrühte Pandemie, die man 5 Jahre vorziehen musste oder 4,5 Jahre vorziehen musste, um diesen Herrn von Trumpenstein da zu verhindern. So, und das ist nämlich genau der Punkt. Jetzt sind sie am, ja, dieses schlimme Wort, was man nicht sagen soll, ne? Sie sind am Arsch. Aber so richtig, weil sie sind viel zu früh in die Pleite gegangen oder in die Pleite gedrückt worden. Ja, und dann kam auch noch dieser unselige Krieg da mit der Ukraine, denn sie mussten ja irgendwie den Plan trotzdem weiterlaufen lassen. Das war ja alles getimed. Und man kann nicht weltweit viele, viele Helfertruppen, die haben sie ja alle auf eine gewisse Zeitschiene gesetzt gehabt und eine gewisse Meilensteine da gesetzt und immer die zeitlichen Abfolgeschritte geplant. Und man kann das ja nicht alles umschmeißen und jetzt neu machen. Das dauert wieder viel zu lange. Das hätte eine Generation neuer Planung bedurft. Und dann habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, durch diesen Inzest sind das ja nicht die hellsten Kerzen am Baum. Und deswegen mit neu planen und so weiter, da ging ja gar nichts. Deswegen waren die so richtig aufgeschmissen und mussten jetzt diesen alten Plan durchführen. Gleichzeitig wurden ihnen ja auch die in der Befehlskette die obersten Köpfe weggenommen. Denn die Patrioten haben ja ganz genau dort angefangen, wo noch wirklich helle Kerzen sitzen und wo wirklich noch Entscheidungen getroffen wurden und wo wirklich das Ganze noch koordiniert worden wäre oder hätte koordiniert werden können. Aber die waren weg. Ja, und dann haben natürlich die Patrioten, die an dieser Befehlskette oben ihre eigenen Doubles und ihre eigenen ja Leute da eingesetzt hatten, die haben natürlich zusätzlich dann noch Sand reingeschüttet, sodass das erst richtig auseinanderläuft, ja, die ganze Geschichte. Also auf jeden Fall, wir haben ja jetzt lauter pleite Zentralbanken, wir haben das Bankensterben, wir haben einen Herrn Lindner, der sagt, wir sind am Staatsbankrott und die Renten können nicht mehr bezahlt werden und dies und jenes. Das war nicht so geplant. Die hätten gerne so weitergemacht, ohne Pandemie und ohne dieses riesige Loch, was diese Pandemie in sämtliche Staatssäckel gerissen hat, um dann in 2025 oder vielleicht spätestens 2024 diese Pandemie, die Pest ist da, nicht? Dann ins Leben zu rufen, dann 5 Jahre Lockdown zu machen, in der Zwischenzeit all diese furchtbaren Giftstoffe zu produzieren und dann die Bevölkerung reihenweise tot zu spritzen. Und dann hätten wir vielleicht im Jahr 2033 fast keine Leute mehr auf dem Planeten gehabt. Und mit diesen wenigen hätte dann die E-Mobilität oder sowas auch noch klappen können. Aber wo noch so viele da sind, geht das eben nicht mehr. Jetzt kommen jetzt Leute in die Öffentlichkeit und sagen, ja, wir können diese Klimakatastrophe nur noch dadurch abwenden, dass wir 90% der Bevölkerung keulen. Ja, hallo? Das sagen die öffentlich? Inzwischen sind die so in Panik geraten, dass sie das auch noch öffentlich sagen. Und man sieht daran, dass diese Entvölkerungsgeschichte notwendiger Bestandteil des ganzen Plans war. Und das ist eben jetzt nicht mehr möglich. Gut, das wurde dann, das war ein Tweet, ne? Dann haben sie natürlich sofort dann irgendwie wieder weggemacht. Der hat das gelöscht, weil er wahrscheinlich Schimpfe gekriegt hat von den eigenen Leuten. Aber die sind in Panik. Und die hauen Sachen raus zum Teil, die sich wirklich so überhaupt nicht mehr erklären lassen mit einem normalen Ablauf, sondern da muss Panikmodus sein. Die sind am Irrwerden, am Durchdrehen. Ist ja auch klar. Da haben Dutzende von Generationen vor ihnen gearbeitet. Und sie sind jetzt diejenigen, die den Plan hätten eigentlich vollenden und zu einem guten globalistischen Ende und zu einer Auslöschung der Menschheit weitgehend führen sollen und haben das nicht geschafft. Sie haben es versiebt. Sie haben die Ahnen und Urahnen und Ururahnen, die haben sie ins Leere laufen lassen. Sie sind diejenigen, die Versager sind und die wirklich jetzt die ganze Sache so richtig in die Scheiße gefahren haben. Und da muss auch von der Seite der Patrioten gar nicht furchtbar viel gemacht werden. Ja? Man kann einfach wirklich dieser alten Aussage von Sun Tzu, also Meister Tzu, folgen und sagen, störe deinen Feind niemals dabei, wenn er sich selbst zerlegt. Die haben sich jetzt selbst zerlegt. Dadurch, dass sie diesen Plan in seiner zeitlichen Abfolge umgeschmissen haben und in die Trickkiste gegriffen haben, diese Pandemie vorgezogen haben, 5 Jahre, ist das jetzt heillos kaputt. Das kriegen die auch nie wieder hin. Das geht nicht. Jetzt überlegt euch mal, wenn die jetzt heute wieder anfangen, Pandemie zu spielen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, erst die Hühner, also die Vogelgrippe auf die Hühner, dann keulen sie die Hühner, dann geht's auf die Rindviecher, dann keulen sie die, sie aber immer noch die Vogelgrippe, ne, und dann springt die über auf die Schweine, kam jetzt neulich, und dann keulen sie die, dann haben sie nichts mehr zum Essen, und dann springt die über auf die Menschen. Meint ihr, die Leute glauben das noch? Vor allem, weil pünktlich wieder genau zu dem Zeitpunkt, wo ein gewisser Herr Trumpenstein gewählt werden möchte, da sind diese hochintelligenten Viren wieder unterwegs und machen alles kaputt. Ja, warum nicht die ganze Zeit vorher? Ja? Ich meine, angeblich ist ja so ein Virus nichts anderes als ein Gehäuse mit einer merkwürdigen DNA drin, also einer Feind-DNA drin, die er dann in den Körper des Menschen injiziert und damit irgendeine Krankheit bewirkt. Also so eine Dose mit einer DNA drin, die kann ich nicht denken. Also das ist nicht vorgesehen. Die haben keinen Stoffwechsel, die Viren. Die können nicht denken. Und deswegen können die auch nicht auf die Uhr gucken und sagen, oh, jetzt haben wir wieder ein Wahljahr in USA und der Herr von Truppenstein. Also fangen wir an, ne? Genauso wenig wie in der Gastronomie bei der Covid-Pandemie, da hieß es ja, im Sitzen kann man die Maske abnehmen, aber wenn man aufs Klo geht und ne, dann greift der Virus an. Also kommt. So ein Blödsinn. Und dass da Leute überhaupt mitgemacht haben, ja, das wundert mich heute noch. Aber sie müssen natürlich jetzt wieder die Wiederwahl oder ja, die erneute Wahl von Herrn von Trumpenstein verhindern und deswegen geht das jetzt wieder zur Sache. Und denen fällt ja auch nichts Neues ein. Ja, also das mit diesen weniger hellen Kerzen, das bewahrheitet sich jetzt ja da und zeigt sich deutlich. Ja, und die andere Geschichte ist natürlich diese Figur Joe Biden. Das ist ja ein Schauspieler. Ja, der hat sich so lächerlich gemacht, dass damit natürlich auch vor den Leuten im Land nicht mehr glaubhaft zu machen ist, dass der eine Wahl gewinnt. Ja, also Trump geht in einen linken, linksdominierten Staat. Und macht dort eine Wahlkampfveranstaltung. Und da kommen 80.000 Leute. Und der Herr Biden macht im gleichen Staat eine Wahlkampfveranstaltung, da kommen 20 Leute. Wie glaubhaft ist das, dass der Biden da die Wahl gewinnt? Also das können sie den Leuten nicht mehr vormachen. Deswegen muss da der Schlagmann ausgetauscht werden. Das heißt, die müssen jetzt den Biden rausziehen. Ja, und das machen sie jetzt auch klar. Trump hat den Startschuss damit abgegeben, dass er gesagt hat, er will eine Debatte. Und zwar will er den Biden, Joe Biden, in einer Debatte schlagen. Ja, also will auf jeden Fall mit ihm im Fernsehen da auftreten und die beiden debattieren. Das könnt ihr euch vorstellen, dieser Herr Biden, der keine 2 Sätze gerade rausbringt und die ganze Zeit nur dummes Zeug faselt, wirklich gekonnt. Ich muss den als Schauspieler wirklich sehr hoch einschätzen. Was der macht, ist brillante Arbeit. Aber so eine Debatte ist natürlich für die Demokratische Partei das absolute Desaster. Das können sie nicht machen. Jetzt habe ich gehört, im Juni, Ende Juni, soll also die Debatte sein. Oder spätestens im frühen September. Das ist ja idiotisch früh, das ist lange vor der Wahl. Ne? Jetzt warum macht man so eine Debatte nicht erst Ende September, Anfang Oktober, Mitte Oktober oder Ende Oktober? Das, ja, das würde ja reichen, kurz vor der Wahl. Da hat man ja normalerweise die Debatten und nicht ein Vierteljahr früher. Und das zeigt mir zumindest, dass die Vermutung berechtigt ist, zu sagen, okay, bis dahin wollen sie den beiden rausnehmen oder sie lassen ihn tatsächlich jetzt irgendwann im Juni in so eine Debatte reingehen, völlig auf die Schnauze fallen und wechseln ihn dann aus mit dem 25. Verfassungszusatz, amtsunfähig wegen Demenz oder so. Ja, und wer wird dann da kommen? Also neulich hat Rasmussen eine Umfrage gemacht und hat gefragt, wer käme da als Ersatz in Frage. Und dann haben 27% gesagt, niemand. 20% haben gesagt, Michelle Obama. Und ich weiß nicht, die anderen sind weit abgeschlagen. Also das sind keine, also das wurde noch eine zweistellige und dann waren es nur noch einstellige Prozentsätze, die da kamen bei all den Namen. Also tatsächlich sagt die Mehrheit eigentlich niemand, aber also der Nemo sozusagen hat 27% und Michelle Obama hat 20% und da nehme ich an, den Nemo finden sie ja nicht, den können sie nicht einsetzen, denn niemand ist ja keine Person. Also müssen sie den Michelle Obama nehmen und dann wird er das auch. Und man merkt ja auch jetzt, ist ja gerade wieder ein Ehepaar umgekommen, ein lesbisches Ehepaar, bei einem furchtbaren Unfall, wo irgendwie im Verkehr ein Auto die gerammt hat und sind beide tot. Und das waren Wahlhelfer von den Obamas in dem letzten Wahlkampf von Barack Obama. Und die wissen natürlich zu viel. Ja, das sind auch von dieser merkwürdigen LGBT-Community. Und die wissen wahrscheinlich, wie das mit den Obamas da wirklich bestellt ist. Ja, man hat ja jetzt gesehen, der Koch, der ist ja auch vor einem halben Jahr oder wann beim Schwimmen in einem tiefen Wasser von 1,5 Meter Tiefe, das war ein größerer Mann, also der hätte locker stehen können, ersoffen. Außerdem konnte der schwimmen, auch noch das. Und beide Obamas waren zu dem Zeitpunkt auf dem Grundstück, was zunächst mal verneint wurde, aber dann doch der Fall war. Also mir macht das so ein bisschen den Eindruck, als ob da bestimmte Leute, die zu viel wissen, erstmal aus dem Weg geschafft werden, damit man dann auch Michelle Obama da an den Start bringen kann. Und der wird es wahrscheinlich, oder die wird es wahrscheinlich auch sein dann. Ja, es muss ja ein Mädchen sein und es muss farbig sein. Zumindest ist das so meine Ansicht, weil man hat ja auch diese Kamala Harris eingesetzt aus diesem Grund. Aber die kann man nicht nutzen, weil ihre Umfragewerte noch unterirdischer sind als die von den beiden. Und wenn man jetzt den weisen Opa da abschafft, und dann muss man ja, wie soll man sagen, so einen richtigen Kontrapunkt setzen, ja, um überhaupt irgendwie den Eindruck zu machen, hier bewegt sich, ändert sich, verbessert sich irgendwas, um dann bei der Wahlfälschung den Wahlsieg glaubhaft machen zu können. Indessen glaube ich aber, dass da alles zu spät ist. Also wir werden jetzt den beiden auswechseln. Wahrscheinlich wird es Obama. Und dann muss man sehen, was da passiert. Aber in der Zeit wird der Dollar zusammenbrechen. Man hat ja jetzt vor ganz kurzer Zeit gesehen, das bevölkerungsstärkste Land in der Welt, also Indien, und das bevölkerungsstärkste Land des bevölkerungsstärksten Kontinent in Afrika, also Nigeria, haben beschlossen, den Dollar abzuschaffen und Handel zu treiben bilateral ohne Dollar. Oh, das heißt, der Dollar ist toast. Apropos Toast, ja. Also der Herr von Trumpenstein hat einen Truth auf seinem Truth Social rausgegeben und hat da gesagt, er freut sich schon drauf, mit Joe Biden debattieren zu können. Und er wird dem Joe Biden da viele unangenehme Fragen stellen und ist gespannt auf seine Antworten. Und der Zeitstempel ist interessant. Ja, das ist nämlich um 8.43 Uhr gewesen und es gibt einen Q-Post 843. Und da steht nur ein Wort drin, das heißt roasted, also geröstet. Also man kann auch sagen toast. Und deswegen komme ich da gerade drauf. Ja, also der Vorsatz, Joe Biden zum Toast zu machen, zu rösten, der ist schon vorgesehen. Und zwar 2018 war das schon geplant. Und dann ist natürlich auch noch zu sagen, der Ukraine-Krieg geht gerade verloren. Das ist unwiederbringlich, da kann man gar nichts mehr machen. Die können noch so viele F-16 sonst was hinschicken. Die Russen werden höchstens mal England mit einer großen Welle überfluten. Wobei ich denke nicht, dass sie das machen, weil das würde ja auch den ganzen skandinavischen Ländern, auch Deutschland zum Teil und auch in Übersee, die Ostküste der USA betreffen. Man kann nicht ein 300 Meter hohes Tsunami machen, das nur England trifft. Das geht natürlich ringförmig nach außen, da wird der Tsunami zwar ein bisschen flacher, aber das Problem bei Tsunamis ist ja, wenn er auf die Küste trifft, wird er so richtig schrecklich und Das geht über lange, lange Distanzen ohne nennenswerten Verlust an Intensität und Energie, die dahinter steckt. Und würde jede Küste auf dieser Welt dann noch ziemlich heftig treffen. Also wenn man sich mal überlegt, dass was da irgendwann kurz vor Weihnachten im asiatischen Raum passiert ist, war nur 5 Meter Tsunami. Und das sind jetzt, sagt 300 Meter. Also das wird heftig. Ich glaube es nicht deswegen. Das würde Millionen von Leuten das Leben kosten. Aber dass die Russen zumindest vorhaben, da zum Beispiel die großen Briten irgendwo anzugreifen, das haben sie auch schon gesagt. Naja, und jetzt ist ja da Merkwürdiges passiert mal wieder. Ja, also der Ukraine-Krieg geht verloren. Der US-Außenminister Blinken war in Kiew, oder ist es noch? Ich weiß es gar nicht, wie schnell der sich da von einem Punkt zum anderen bewegt. Da hat er zunächst mal Pizza gegessen und dann hat er in einer Rockband gespielt. Und man kann ihn da sehen, auf der Bühne stehen mit einer E-Gitarre in der Hand. Und er spielt also das Lied Rocking to the Free World. Also auf Deutsch Rocking für eine freie Welt oder eine freie Welt rocken. So, was meint er da? Ja, was ist das überhaupt für ein Lied? Also wer denkt, das sei also ein Lied für die Freiheit, der denkt da nicht ganz richtig. Das war ein 1998 verfasstes Lied. Das war kurz vor dem Untergang und Zusammenbruch des Sowjetblocks, des kommunistischen Sowjetblocks und war als Kritik am Westen gedacht und verfasst. Nicht für den Westen. Naja, und Rocking kann natürlich auch übersetzt werden mit erschüttern oder erbeben lassen. Und dann gerinnt dieses Liedl da, das der Blinken da getrellert hat, schon ein bisschen anders. Nicht? Was will der uns da sagen? Will er damit etwas sagen, dass hier eine politische und oder wirtschaftliche Krise entsteht und eine Art Beben auslöst? Weltweit vielleicht sogar? Zumindest die freie Welt, die sogenannte freie Welt. Also das sind die G7-Berge mit den G7-Zwergen und so weiter und so fort. Und vor allem mit diesem Vergnügungs-Freizeit-Nahtod-Erlebnispark NATO und dem Stolperzwerg da. Also das wird spannend. Ich sehe das bisher auch so. Das ist seine Art, die Panik zu kanalisieren. Ein weiteres Indiz für diese Panik ist dieses Attentat auf Robert Fico, ja, diesen slowakischen Ministerpräsidenten. Ja, und man gibt da jetzt an, dass der Täter, so ein linker Journalist oder linker Schriftsteller, innenpolitische Gründe gehabt hat. Das ist natürlich Quatsch. Denn wie soll man das so schnell alles rausgefunden haben? Das war ja innerhalb von Minuten nach dem Attentat schon in dem Munde der Presse. Also auffällig ist, Robert Fico hat die Souveränität der Ukraine in Frage gestellt und behauptet, dass die ja gar nicht in der UNO-Liste der Nationen gelistet ist. Und das stimmt, da hat er recht. Und damit hat er natürlich diesem brisanten Thema eine riesen Reichweite verpasst. Außerdem lehnt er den Pandemievertrag ab. Er will eine strafrechtliche Verfolgung all dieser Vorgänge um die Impfungen. Und er ist ein absoluter Gegner weiterer ungezügelter Einwanderung in die EU. Und damit hat er sich im Grunde genommen auf allen Punkten mit den wesentlichen Meilensteinen der EU-Politik und der insgesamt der zionistischen Globalisten-Agenda vollkommen angelegt. Ich sehe einige Ungereimtheiten an diesem Attentat, insbesondere was das Verhalten der Bodyguards angeht. Auch sehe ich, dass der Täter, der macht auf mich einen sedierten Eindruck. Entweder war er besoffen, aber warum hat er dann geradeaus schießen können? Oder er war mit anderen Drogen sediert? Aber auch da die Frage, wieso kann der dann geradeaus schießen? Und es hat wieder genau diesen ganzen Anstrich von MK-Ultra und von irgendwelchen manipulierten Attentätern. Und der eigentliche Attentäter ist entweder wo ganz anders zu suchen oder gar nicht vorhanden. Und es ist eine Nummer, um den Mann in Sicherheit zu bringen. Also auch das könnte es sein. Wir müssen es abwarten. Aber wie auch immer, die Sache geht zu Ende. Das Zeitfenster des Globalismus schließt sich rapide. Und wir werden jetzt noch sehen, wie Michelle Obama und Uran 1, also Uranium 1, ins Spiel kommt. Also wir haben ja immer noch das Szenario Weltkrieg und Atombombe und da wird auch noch diese Nuss mit Uran und Iran und diesem sogenannten Uranium 1 Deal abgefäschert. Und da wird es noch einiges an brisanter Information auf Ja, aufs Tableau kommen, ja. So, aber ich sehe mit Entsetzen, die Zeit, die schreitet so schnell fort, ich muss jetzt wieder aufhören. Ich wünsche euch alles Gute und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.